meine Mutter. Mutter? Das muss man von Weitem belauschen. Wo ist der Jüngling, den ich an dich sandte? Ach, Mutter, der ist der Welt und den Menschen auf ewig entzogen. Er hat sich den Eingeweihten gewidmet. Den Eingeweihten? Unglückliche Tochter, nun bist du auf ewig mir entrissen. Entrissen? Oh, fliehen wir, liebe Mutter, unter deinem Schutz trotz ich jede Gefahr. Schutz, liebes Kind, deine Mutter kann dich nicht mehr schützen. Mit deines Vaters Tod ging meine Macht zu Grabe. Mein Vater übergab freiwillig den siebenfachen Sonnenkreis den Eingeweihten. Diesen mächtigen Sonnenkreis trägt Sarastro auf seiner Brust. Liebe Mutter, nach alledem zu schließen, ist wohl auch der Jüngling auf immer für mich verloren. Verloren, wenn du nicht, ehe die Sonne die Erde färbt, ihn zu fliehen beredest. Der erste Schimmer des Tages entscheidet, ob er ganz dir oder den Eingeweihten gegeben sei. Liebe Mutter, dürft ich den Jüngling als Eingeweihten denn nicht auch ebenso zärtlich lieben, wie ich ihn jetzt liebe? Mein Vater selbst war ja mit diesen weisen Männern verbunden. Er preiste ihre Güte, ihren Verstand, ihre Tugend. Sarastro ist nicht weniger Tugend. Was höre ich? Siehst du hier diesen Stahl? Er ist für Sarastro geschliffen. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Aber liebste Mutter,